Упражнение 32, страница 142. А. Фата. Я. Фат. Зон. Вонен. Бруда. Шуле. Ледих. Лерерин. Эст. Sehr, führt, lieben, ihr, alt, acht, Arbeit, Mann, von, Sommer, Bus, Enkel, Eltern, etwa, gern, helfen, ist, mit.